Alle Koreaner unterstützen aktiv die Front für den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhangyong. Das Vereinigte Zementwerk Suncheon, das seinen Zementproduktionsplan im September mit 119% übererfüllte, lieferte tausende Tonnen mehr Zement als geplant an die nördliche Front. Und die Funktionäre und Arbeiter der Pumpenfabrik Anzu übererfüllen ihre täglichen Pumpenproduktionspläne mit mehr als 200%. Die Mitarbeiter der Ministerien und zentralen Institutionen wie des Leichtindustrieministeriums und der zentralen Staatsanwaltschaft und der Militärorgane, die Truppen aller Ebenen der koreanischen Volksarmee und die Frauen der Offiziere schickten zahlreiche Hilfsgüter wie Bedarfsartikel, Lebensmittel und Gewürze an die Bewohner der nördlichen Katastrophengebiete. Die Ärzte aus den zentralen Institutionen für therapeutische und prophylaktische Arbeit und den Institutionen für Gesundheitspflege im Bezirk Nordhangyong bemühen sich um die ärztliche Betreuung der Bewohner der Katastrophengebiete.